Mate Lippe, Unda in Rotter, Tarragona, d'artista scienze in Barcelona, da Trinton, Küst, Mounter, Blühen, den Castagne, so weise Liebe gibt es nur bei uns in Spanien. Zwei rote Lippe und ein roter Tarragona, und du bist glücklich mit deiner Donna. Denn wenn ein Mädel sind dich küsst in Barcelona, schenkt sie auf Erden das Himmelreich.